Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Von Frank Witzel. Gesetz und Grund. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Wir berichten aus der Arbeit des Parlamentarischen Rates. Durch die mächtige Glaskuppel fällt das Licht matt, gelblich, bräunlich in den fast quadratischen Raum. Und die Augen des Eintretenden trinken förmlich die zarte Farbenpracht der Blumendekorationen an der breiten Orchesterfront. Alles ist harmonisch durch hellgrüne Zierpflanzen und lange mattrote Wandvorhänge abgerundet. Im Mittelpunkt, den Raum beherrschend, das Rednerpult. Flammend umstellt von leuchtend orangefarbenen Schwertlilien und nur vier Mikrofone ragen metallisch kalt aus dieser Blumensymphonie. Ein Gesetz ist immer auch eine Erzählung. Es besteht zumindest aus Sprache. Das Gesetz des Vaters. Der Name des Vaters. Adolf. Hermann. Friedrich. Ernst. Karl. Josef. Wilhelm. Carlo. Walter. Paul. Hans-Heinz. Theodor. Das Gottesgeschenk. Im Namen des Vaters, sagte ich bereits. Und in Abwesenheit der Mutter. Helene. Helene. Friederike. Elisabeth. Die Mutter des Johannes. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Schrieb Walter Benjamin. Bonn, 23. September 1948. Vierte Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Ich möchte bei der Formung des ersten Absatzes von der Menschenwürde ausgehen, die der eine als theologisch, der andere philosophisch und der dritte ethisch auffassen kann. Ich bin so zu der folgenden Fassung gekommen. Theodor Heuss, FDP. Die Würde des menschlichen Wesens steht im Schutze der staatlichen Ordnung. Würde des Menschen ist mir etwas zu dünn. Ich bin der Meinung, dass in der Verfassung nur Grundrechte und Grundsätze einen Sinn haben, die der geschichtlichen Stunde entsprechen. Helene Weber, CDU. Daher finde ich den Satz, der von der Würde des Menschen ausgeht, außerordentlich wichtig und richtig. Ich würde das Ganze dezisionistisch voluntativ fassen. Carlo Schmidt, wir, SPD. Wir, die wir hier sind, erklären, dass wir unterhalb eines bestimmten Standards von Freiheiten und Rechten des Einzelmenschen kein staatliches Leben führen wollen. Die Würde des menschlichen Lebens ist ein primäres Element. Der Staat ist das Gehäuse, das sie hegt. Der Begriff staatliche Ordnung sagt schon etwas aus. Der Staat ist nicht bloß böse, sondern ist der Domestizierer des Menschen, der Befrieder. Walter Benjamin schreibt weiter. Erfahrung, die von Mund zu Mund geht, ist die Quelle, aus der alle Erzähler geschöpft haben. Das Grundgesetz sollte selbst Quelle sein. Grund. Grundsatz. Der Satz vom Grund. Nichts ist ohne Grund. Aber das Gesetz ging von Mund zu Mund. Wurde beraten. Was Rat sein will, muss beraten sein. Der Grund lässt sich nur erraten. Erahnen. Die Sehnsucht nach dem Grundlosen, das sich selbst Grund ist. Fundament. Grundlage. Tragende Kraft. 11. Januar 1949. 32. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Vielleicht sagen wir Folgendes als Absatz 2. Adolf Süsterhen, zur Sicherung CDU. Der Menschenwürde erkennt das deutsche Volk jene gleichen und unveräußerlichen Freiheits- und Menschenrechte an, die das Fundament für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden. Dann ist der Gedanke, der in dem Wort Grundlagen zum Ausdruck gebracht ist, aufgenommen. Oder man sagt Ludwig Bergstresser, SPD. Damit die Menschenwürde gesichert und dauernd geachtet werde. Das halte ich für sehr gut. Dann würden Sie weiterfahren. Ausschussvorsitzender Hermann von Mangold, CDU. Bekennt sich das deutsche Volk? Erkennt das deutsche Volk an. Das ist juristischer und präziser. Fritz Eberhardt, SPD. Können wir Fundament nicht ersetzen und statt Grundlagen sagen, tragende Kräfte? Grundlagen. Grundlagen ist besser als tragende Kräfte. Da ist zu viel Dynamik da drin. Es schwimmt etwas. Grundlagen ist stabiler und es klingt stabiler. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das Wort Grundlage sich entfernt hat von der Plastik des Grundes, auf dem es ruht. Es ist etwas verwaschen geworden. Unterpfand. Fundament ist deutlicher. Es soll damit erfasst sein, das Ruhen in den Dingen. Ich würde sagen, auf denen Freiheit und Gerechtigkeit und Frieden ruhen. Mir würde Unterpfand besser gefallen. Die ein Unterpfand für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind. Also ich ziehe jedenfalls Grundlage oder Unterpfand vor. Unterpfand. Ein interessantes Wort. Obwohl es unter dem Pfand steht, ist es mehr als das Pfand. Also Grund. Es ist etwas, was sich einlösen lässt. Es ist ein Kennzeichen. Ein Symbol. Ein Symbol, das auf nichts verweist. Wie alle Symbole. Das sich nicht auflösen lässt. Wie alle Symbole. Das man zu begreifen meint. Wie alle Symbole. Ein jeder Anfang ist symbolisch. Ich weiß nicht, ob man das Symbol greifen soll, was in solchem Tag liegen kann. Die Erinnerung daran. Ja, im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind. Als Vertreter Württemberg-Badens sprach Professor Dr. Theodor Heuss von der FDP. Es gibt keinen Anfang. Und doch einen Grund. Der Anfang ist im Grund aufgehoben. Das Symbol sinkt auf den Grund. Auf den Grund der Tatsachen. Tatsachen brauchen keinen Grund. Der Grund liegt unter der Oberfläche. So wie das Unterpfand unter dem Pfand liegt. Also eigentlich über ihm. Der Grund übersteigt das, was auf ihm errichtet wird. Welcher Ordnung ist das Grundgesetz zuzuordnen? Der symbolischen. Der imaginären. Der realen. Es ist sprachlich, also symbolisch. Es ist bildlich, also imaginär. Es ist nicht fassbar, also real. Zu sehr realen Dingen. Ein Abgeordneter muss auch leben, er hat sehr viel zu fahren. Er hat auch seine Unkosten und immer wieder eine gern gehörte Frage, wie steht es mit den Diäten? 23. September 1948. Vierte Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Ich habe folgende primitive Formulierung vorzuschlagen. Die Würde menschlichen Lebens wird vom Staate geschützt. Sie ist begründet in Rechten, die dem Menschen jedermann gegenüber Schutz gewähren. Es ist der einzelne Mensch, dessen Würde geschützt werden soll. Wenn wir vom menschlichen Leben sprechen, dann wird das mit einer Reihe anderer Artikel kollidieren. In dem Vorschlag des Herrn Dr. Schmidt stößt mich das Wort Jedermann ab. Jedermann bedeutet quiscumque. Jedermann ist jeder, der im Verhältnis zu mir ein Du ist. Jedermann ist ein zu flaches Wort. Ich finde Jedermann sehr klar. Warum wollen wir dem Wort nicht eine neue Dignität geben? Das Grundgesetz hält unsere Verfasstheit zusammen. Also das, was nicht fassbar ist. Deshalb ist es Teil der Verfassung. Verfassung sammelt das Nichtfassbare. Wenn man etwas verfasst, fasst man es nicht richtig. Man fasst vorbei. Es ist das Reale, das man nicht fasst. Das Reale lässt sich nur verfassen. Die Verfassung zeigt, dass sie eine Verfassung des Realen ist. Das, was sich nicht sprachlich und nicht bildlich fassen lässt. Die Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich darf meine Formulierung wiederholen. Die Würde des menschlichen Wesens steht im Schutze der staatlichen Ordnung. Sie ist begründet in ewigen Rechten, die das deutsche Volk als Grundlage aller menschlichen Gemeinschaften anerkennt. Mir scheint die Formulierung, die Herr Dr. Heuss vorgetragen hat, die richtige zu sein. Friederike Nadig, SPD. Das menschliche Wesen ist der weitere Begriff. Es ist eingebaut in die staatliche Ordnung. Damit ist alles gesagt. Warum wollen wir eigentlich das menschliche Wesen statt der Mensch sagen? Ich finde den letzteren Ausdruck viel anschaulicher als den Begriff Wesen, das einen gewissen Dunstkreis um sich hat. Ich würde sagen, die Würde des menschlichen Daseins steht im Schutze des Staates. Ich erinnere an das schöne Gleichnis des Epiktet von dem an seine Bank angeschmiedeten Galeerensklaven, der immer noch seine immanente Menschenwürde bewahrt. Die Würde des Menschen ruht in ihm selber. Aber ihre Anerkennung innerhalb der sozialen Gemeinschaft setzt einen anderen voraus. Das Dasein bringt die Sache in eine andere Ebene. Es betrifft die physische, vegetative Existenz. Noli me tangere. Das heißt, die Würde ist menschlich und göttlich in einem. Noch nicht in den Himmel aufgefahren. Aber nicht mehr tauglich für den Alltagsgebrauch. Sie ist ein museales Stück. Weggeschlossen. Wenn etwas unantastbar ist, hat es sich transzendiert. Besitzt man die Würde von Geburt an oder wird sie einem verliehen? Sie kann einem nicht verliehen werden, sonst wäre sie antastbar. Derjenige, der sie einem verleiht, müsste sie berühren. In der Würde schwingt immer der Konjunktiv mit. Die Würde ist eine Qualität mit Fragezeichen. Gerade deshalb unantastbar. 11. Januar 1949, 32. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Ich möchte natürlich wie ein sein Kind liebender Vater die ursprüngliche Fassung. Die Würde des Menschen steht im Schutze der staatlichen Ordnung etwas verteidigen. Vor allem stört mich der Begriff staatliche Gewalt. Mit dem Begriff sieht die Würde des Menschen von vornherein als eine bedrohte Angelegenheit aus. Ich möchte vorschlagen, es bei der Formulierung des Redaktionsausschusses zu belassen. In dem ersten Satz ist klargestellt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine absolute Feststellung, die sich gegen jedermann wendet, sowohl gegen die staatliche Gewalt wie auch gegen jeden privaten und gegen jede gesellschaftliche Institution. Ich bin der gleichen Meinung. Darf ich bemerken, dass ich mich auch gestoßen habe an den Worten, die Würde des Menschen ist unantastbar? Ein scheußliches Wort. Ja, es ist sprachlich nicht schön. Und was wird damit gesagt? Sie sollte unantastbar sein. Die Würde muss sich befragen können, ohne befragt zu werden. Das Individuum ist mit der Würde auf sich gestellt. Sie wird ihm von außen garantiert. Alles andere hat das Individuum mit sich selbst auszumachen. Ist das Individuum die Ausnahme oder die Regel? 18. November 1948, 22. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Zu Artikel 2, der Mensch ist frei, er darf tun und lassen, was die Rechte anderer und so weiter. Hier liegt eine Menge von Änderungsvorschlägen vor. Ich schlage vor, dass wir uns mit den Varianten des Herrn Geheimrat Thoma und mit den Varianten, die in dem bayerischen Entwurf enthalten sind, bekannt machen. Ich habe nichts dagegen, hier etwas von Herrn Professor Thoma zur Kenntnis zu nehmen, aber diese Eingabe ist uns erst heute zugegangen. Wir können uns nicht mit Privateingaben befassen. In Betracht kommen nur Eingaben von Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen Organisationen. Die privaten Eingaben sind für uns doch nicht maßgeblich. Sie sind rein zufällig. Aber wenn ein Jurist zu einer Formulierung etwas zu sagen hat, was uns weiterhilft, können wir uns darüber aussprechen. Das ist etwas anderes. Gut. Ich darf zu dem Vorschlag der SPD, den Absatz 1 zu streichen, den Absatz 2 mit jedermann anzufangen, Folgendes anführen. Ich habe ähnliche Kritik bei Thoma gesehen. Wir sind eben nicht alle frei. Wir möchten es sein oder möchten es werden. Wir dachten also, das Einfachste ist, solchen Einwänden zu entgehen und nur zu sagen, jeder Mann darf tun und lassen und so weiter und so weiter. Professor Thoma gibt dazu noch andere Gründe. Ja, wenn ich das kurz vortragen darf. Bei Thoma heißt es zu Artikel 2 zunächst, der Satz, der Mensch ist frei, ist nicht nur dann, wenn man ihn für sich allein ausspricht, sondern auch dann, wenn man ihm einen aufhebenden Nachsatz beifügt, in beängstigendem Maße der Erläuterung bedürftig. Legt man den ersten Satz des Artikel 2 wörtlich aus, so hat er juristische Wirkungen von unabsehbarer Tragweite. Er modifiziert den Paragraphen 175 RStGB zum Beispiel dahin, dass ein freiwillig zwischen Volljährigen stattfindender homosexueller Verkehr fortan nicht mehr strafbar ist. Und Herr Professor Thoma fragt weiter, wie steht es mit einer Abtreibung, die die werdende Mutter im Einverständnis mit dem Erzeuger vornimmt? Verletzt sie die Rechte anderer? Stellt das Individuum die Gesetzesgewalt des Staates in Frage? Das Individuum befindet sich permanent im Ausnahmezustand. Walter Benjamin schreibt in seinem letzten Text, Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen. Und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Aber der Faschismus war vorbei. Der Ausnahmezustand vorbei. Das ganze tausendjährige Reich ein einziger Ausnahmezustand. Dennoch vorbei. Dennoch nie aufgehoben. Dennoch vorbei. Wo kann das Neue beginnen? In welchem Zwischenraum? Aus welchem Vakuum? Wie kann es sich setzen? Wer kann es setzen? Es muss gesetzt sein. In einer Präambel. Die dem Eigentlichen vorausgeht. Das Eigentliche begründet. Gesetzt wird, um setzen zu können. Die vom Volk spricht. Und von Gott. Und von der Seele. Nicht ganz. Beseelt heißt es. Vom Willen beseelt. Schließen sich Wille und Seele nicht aus? Ist die Seele nicht das Willenlose an sich? Ist der Wille nicht das Seelenlose an sich? Es geht um das Bewusstsein vor Gott. Schließen sich nicht Bewusstsein und Gott aus? Wurden die Menschen nicht aus dem Paradies verjagt, weil sie zu Bewusstsein kamen? Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Der Mensch übernimmt die Verantwortung für sein Bewusstsein vor Gott. Und dem Menschen. Vor sich. Dem Volk. Und dem Individuum. Das im Volk mit drinsteckt. Unantastbar. Als Ding an sich. Unerkennbar. Drüben, die andere Rheinseite, kann man mehr nur ahnen als erkennen. Ein paar Lichter drüben auf dem Petersberg. Da irgendwo muss der Drachenfels sein und ganz undeutlich und verschwommen die Konturen des Siebengebirges. Seit dem 1. September 1948 tagt in diesen Räumen der Parlamentarische Rat. Wir kommen zu Artikel 3. Artikel 3 handelt von dem Recht der persönlichen Freiheit. Georg August Zinn, SPD. Wir haben uns für folgende Formulierung entschieden. Nur in den Fällen, die ein förmliches Gesetz bestimmt und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen, darf jemand verfolgt, festgenommen, in Haft gehalten oder sonst in seiner persönlichen Freiheit beschränkt werden. Der Grundsatz, dass festgehaltene Personen weder körperlich noch seelisch misshandelt werden dürfen, ist wichtig und gehört nach den Erfahrungen in der Nazizeit in die Verfassung. Aber es stört mich, dass neben den erhabenen allgemeinen Rechtssätzen plötzlich ein minutiöses polizeitechnisches Verfahren beschrieben wird. Sie heben die ganze Wirkung, das ganze Pathos auf. Herr Dr. Heuss hat vollkommen recht. Mein ästhetisches Empfinden sträubt sich dagegen. Ästhetisch vom Pathos her ist das zweifellos ein störendes Element. Ja. Andererseits muss auch zum Ausdruck kommen, die Gemeinschaft hat unter Umständen ein Recht, das Grundrecht der Freiheit zu verletzen. Den Absatz 2 würde ich stehen lassen. Das andere ist aber nur die Auswertung, die das ganze Pathos zerstört. Das muss man aber verfassungsmäßig festhalten. Wir haben die Erfahrung gemacht und wissen es, dass die Folter eine ordentliche Institution unseres Rechtsverfahrens geworden war. Nur mit geringeren Einschränkungen, als sie das Mittelalter kannte. Walter Benjamin beschreibt zu Beginn seines letzten Textes den bekannten Schachautomaten aus dem 18. Jahrhundert. Von dessen Erfinder Wolfgang von Kempelen auch Theodor Heuss in seinem Buch Schattenbeschwörung erzählt. Einer der Väter des Grundgesetzes beschwört die Schatten. Ruft das Verdrängte. Er widmet sich den Individuen. Dem Individuellen. Den Außenseitern. Exzentrikern. Das ist dasselbe, nur auf Latein. Nicht ganz. Dort sind sie aus dem Zentrum, im Deutschen jenseits der Seite. Das Gesetz muss auch sie fassen. Darf sie nicht verfassen. Muss ihre Würde garantieren. Als unantastbar. Obwohl nicht Teil des Volks. Dass sich die Verfassung gibt. Kraft seiner Gewalt. Verfassungsgebenden Gewalt. Kraft seiner Kraft. Eine Tautologie. Es geht nicht anders. Wenn man sagt, die Würde könne nur vom Menschen selbst vertreten werden, so gibt es doch staatliche Zustände, in denen der Mensch nicht mehr in der Lage ist, zwischen seiner Würde und seiner Existenz zu optieren. Um zu unterstreichen, was Herr Dr. Heuss gesagt hat. Josef Schrage. Viele unter uns. CDU. Und tausende andere haben die Würde in der Nazizeit hochgehalten, haben dafür Opfer gebracht und sind dafür in den Tod gegangen. Aber die Würde wurde getreten, wie es schlimmer nicht möglich war. Diese Würde sollte der Einzelne hochhalten. Auch wenn er diskriminiert wird. Das ist genau das, was ich meine. Die Formulierung, die Würde des Menschen steht im Schutze der staatlichen Ordnung, erscheint mir erstens lapidar, zweitens klar, drittens würdig. Anton Pfeiffer, CSU. Viertens löst sie beim einfachen Mann des Volkes eine gewisse erhebende Wirkung aus. Die übereinstimmende Auffassung des Ausschusses scheint zu sein, dass die Formulierung des Herrn Dr. Heuss als erster Absatz des Artikel 1 übernommen werden soll. Zu entscheiden bleibt lediglich noch die offene Frage, ob man Würde des Menschen oder Würde des menschlichen Wesens sagen soll. Als Kind dachte ich nie an das Gesetz, wenn ich einen Gesetzeshüter sah. Sondern? Ich weiß es nicht. Versuch dich zu erinnern. Der Begriff stand für sich, so wie Schupo, von dem ich auch nicht wusste, was er bedeutete. Und obwohl Gesetzeshüter doch deutlich sagt, um was es geht, hörte ich das Gesetz einfach nicht heraus. Klang Gesetzeshüter wie Ladenhüter für dich? Kein schlechtes Beispiel. Denn wenn man die beiden zusammendenkt, den Gesetzeshüter und den Ladenhüter, dann wäre der Gesetzeshüter jemand, der das Gesetz in seiner Entfaltung behindert. So wie der Ladenhüter den Laden in seiner Entfaltung behindert. Ihr kommt vom Thema ab. Welchem Thema? Ich dachte, es geht um das Gesetz. Na, Kafka. Kafka sagt zu Max Brod: Wir sind nihilistische Gedanken, Selbstmordgedanken, die in Gottes Kopf aufsteigen. Ist der Selbstmord vom Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit gedeckt? Man kann sich nur im Leben entfalten. Aber zur freien Entfaltung muss doch auch gehören, dass ich mich nicht entfalten will. Es gibt keinen Zwang zur Entfaltung. Es gibt aber auch keinen Zwang zur Enthaltung. Wir leben im Anblick des Gesetzes, in das wir keinen Eintritt haben. Das dennoch hinter uns geschlossen wird. Aus dem Prozess lässt sich entnehmen, dass dieses Verfahren hoffnungslos für die Angeklagten zu sein pflegt. Selbst dann hoffnungslos, wenn ihnen die Hoffnung auf Freispruch bleibt, schreibt Walter Benjamin. Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung stellt einen wesentlichen Schutz der menschlichen Freiheit dar. Daher schlagen wir vor, in diese Freiheit darf die Verwaltung nur im Rahmen der Rechtsordnung eingreifen. Mir scheint Absatz 2, Satz 2 zu eng gefasst. Es könnte sein, dass die Verwaltung sagt, ich verbiete, weil du mir nicht gefällst. Ich möchte nun die Möglichkeit, etwas zu verbieten, umschränken durch den Zusatz innerhalb des für alle gleichen Gesetzes. Es darf kein Verbot geben, das nur auf Einzelne oder Gruppen von Einzelnen gerichtet ist. Diese Frage wird wohl im Grundrecht der Gleichheit geregelt werden. Ich halte meinen Vorschlag für wichtig. Zum Schutz bedarf es keiner Rechte. Ich sehe in dieser Formulierung eine gewisse Gefahr. Wir müssen mit einer erheblichen Wandlung im Gefüge unseres Verwaltungsapparates rechnen. Die gewählten Landräte sind ja etwas sehr Schönes, aber es ist ein Irrtum zu glauben, der gewählte Mann sei weniger machtlüstern als der Berufsbeamte. Die Vielfalt unseres Lebens zwingt die Verwaltung zu Maßnahmen, die gesetzlich gar nicht so schnell geregelt werden können. Denken Sie an die Unterbringung von Flüchtlingen, die plötzlich in einem Verwaltungsbezirk eintreffen. Da muss die Verwaltung auch ohne gesetzliche Ermächtigung handeln können. Es ist nichts leichter für den Staat, als zu erklären, er sei in einem Notstand. Das hat er in der Vergangenheit oft genug getan. Ich halte das für eine gefährliche Sache. Man sollte das Regieren nicht so leicht machen. Ich bin fürs Erschweren. Wir haben es ja in den 12 Jahren totalitären Regimes in Deutschland erlebt. Und wir erleben es in der Gegenwart noch bei den totalitären Regimen in den östlichen Bereichen, dass auch die innere Freiheit dort lediglich auf dem Papier steht, dass sie noch nicht mal auf dem Papier steht, sondern überhaupt nicht mehr existiert, weil diese Menschenwürde nicht die Möglichkeit hat, sich real in das Leben hinein, auch in das politische Leben hinein, auszuwirken und zu entfalten. Das war der Vertreter der CDU-CSU, Justizminister Dr. Süsterhin. Wir kommen zur Abstimmung. Die Erklärungen zur Abstimmung können nachher abgegeben werden. Ich bitte, die Namen zu verlesen, Herr Stock. Ich bitte die Abgeordneten bei der Stimmabgabe, sich zu erheben. Dr. Adenauer? Ja. Bauer? Ja. Dr. Becker? Ja. Dr. Bärstresser? Ja. Dr. Binder? Ja. Aber um was geht es Walter Benjamin? Ja, um was geht es ihm? Ja, um was? Zum Beispiel, wenn er schreibt, dass Das Recht, das nicht mehr praktiziert und nur studiert wird, die Pforte der Gerechtigkeit ist. Ja, um was? Würde man Ladenhüter und Gesetzeshüter so verstehen, hieße das nichts anderes, als dass die Gesetzeshüter tatsächlich das Gesetz hüten. Aber um was geht es ihm? Um eine Kritik der Gewalt, die sich nicht nach dem Zweck richten darf. Um eine Unterscheidung in der Sphäre der Mittel selbst, ohne Ansehung der Zwecke, denen sie dienen. Als Kind dachte ich nie an das Gesetz, wenn ich einen Gesetzeshüter sah. Vielleicht, weil du Kind warst. Weil man als Kind nicht an das Gesetz denkt. Weil es als Kind keine Gesetze gibt? Nur freie Entfaltung. Dr. Weber? Ja. Wessel? Nein. Wirmer? Ja. Dr. Wolf? Ja. Wunderlich? Ja. Zimmermann? Ja. Zinn? Ja. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden. Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Artikel 1. Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Absatz 3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Von Frank Witzel. Es sprachen Regine Vergehen, Yvonne Jansen, Janina Sachau, Frauke Pohlmann. Und in den Dokumenten Artus Maria Mathiesen, Bernhard Schütz, Martina Gedeck, Petra Welteroth, René Heinersdorf, Wolf-Dietrich Sprenger, Thomas Leubel, Ralf Drexler, Felix Förtler, Oliver Reinhardt, Stefan Viering, Kilian Land und viele andere. Bearbeitung der Dokumente: Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Historische Beratung: Michael F. Feldkamp. Realisation der Dokumente: Werner Jäger, Barbara Göbel, Benno Müller vom Hofe, Henning Jung, Sophie Garke. Inszenierung: Benjamin Quabeck. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Stefan Kordes. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD 2019. Dramaturgie: Hanna Georgi und Martina Müller-Wallraff.